SPD-Bundestagsabgeordneten Renate Schmidt. Guten Morgen, Frau Schmidt. Guten Morgen. Frau Schmidt, Sie mussten wegen der Schande einer unehelichen Schwangerschaft ein Jahr vor dem Abitur damals das Gymnasium verlassen. So war das in den 50er Jahren. Das war in den 60er Jahren. In den 60ern. Und Sie fanden eine Lehrstelle bei Quelle. Wurden keine dort Lehrstelle, sondern damals wurde ich Anfangsprogrammiererin. Das war noch keine geregelte Berufsausbildung, sondern man hat Learning by Doing betrieben und ich wurde dann dort Programmiererin, später Systemanalytikerin. Also und zwar leitende Systemanalytikerin, wenn ich richtig informiert bin. Und Sie waren dann auch lange Jahre im Betriebsrat des Konzerns? Ja, 7 Jahre freigestelltes Betriebsratsmitglied, bis ich dann für den Bundestag kandidiert habe. Wie nahe geht Ihnen der Niedergang von Quelle? Natürlich geht sie mir sehr nahe, aber ich glaube nicht, dass es eine Niederlage wird. Es wird im Moment sehr viel Mist über die Quelle geschrieben. Zum Beispiel diese leergeräumten Konten, das ist ein ganz normaler Geschäftsvorgang. Da wurde nicht irgendetwas leergeräumt, sondern da werden Konten haben und Sollkonten ausgeglichen. Und das passierte täglich, passierte also auch unmittelbar vor der Solvenz. Aus Ihrem Zorn entnehme ich, dass Sie sich dem Unternehmen und den Mitarbeitern noch sehr verbunden fühlen. Natürlich fühle ich mich noch sehr verbunden, weil ich auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen mitfühle, die also wirklich durch ein Wechselbad in den letzten Tagen und Wochen gegangen sind. Und ich ärgere mich auch darüber, dass dauernd geschildert wird, dass dieses Unternehmen keine Zukunft habe. Die sind in der Zwischenzeit europaweit der drittgrößte beim sogenannten E-Commerce. Die haben sich vollkommen umstrukturiert. Da ist Otto richtig neidisch und darum sind auch die Wettbewerber jetzt auf dem Plan, die sich die Rosinen aus diesem Unternehmen herauspicken wollen. Und insoweit muss ich sagen, viele Leute von vielen Dingen, von denen sie offensichtlich wenig Ahnung haben. Also für Sie ist Quelle eindeutig überlebensfähig? Für mich ist Quelle überlebensfähig, weil die in den letzten 3 Jahren ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und weil die jetzt durch die Insolvenz, und das war vielleicht der große Fehler, dass wir uns da nicht durchgesetzt haben und gesagt haben, keine Insolvenz, sondern versuchen anderweitig zu helfen. In der Insolvenz gelten ein paar andere Spielregeln. Und die machen es jetzt so schwer, der Quelle also wirklich auch zu helfen, weil durch die Insolvenz ist die Quelle von sämtlichen Geldflüssen abgeschnitten, die sonst ganz normal funktioniert haben. Und das ist das große Dilemma. Und dieses Dilemma muss beseitigt werden. Und dazu soll dieser 50-Millionen-Kredit dienen. Frau Schmidt, aber Sie werden nicht bestreiten, dass Quelle in Problemen steckt. Sind diese Probleme Folge eines Managementversagens oder sind sie Folge sich wandelnder Zeiten? Sie müssen sehr viel differenzierter vorgehen, weil nämlich, wenn Sie sagen, der ganze Karstadt, Alcandor, Quelle und Primonde und wie die Sachen alle heutzutage heißen, Konzern, da glaube ich, sind gravierende Managementfehler in den vergangenen, nicht nur in den vergangenen 2-3 Jahren, sondern auch schon davor, aber vor allen Dingen auch in den vergangenen 2-3 Jahren gewesen. Bei der Quelle als separates Unternehmen sehe ich in den letzten Jahren diese Managementfehler nicht. Da ist auch nichts Überholtes. Ich sage noch einmal, die Quelle hat also in dieser letzten Zeit auch schwarze Zahlen, die Quelle für sich genommen, schwarze Zahlen geschrieben. Die Quelle ist auf einem guten Weg und man muss das Unternehmen alleine anschauen und darf es nicht in einem Mischmasch mit vielen anderen sehen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, die Zeiten ändern sich doch. Es gibt die Interhändler, es gibt die Elektronikketten. Ja, genau Wann haben Sie denn zuletzt mal in einem Quellekatalog geblättert und darum vielleicht was daraus bestellt? Der Quellekatalog ist ein zusätzliches Instrument. Die Masse der Bestellungen geht, wie Sie gerade richtig sagten, über Internet. Die Leute blättern im Katalog, das ist für die Mode und für viele andere Dinge auch ungeheuer wichtig. Und gehen dann zum Internet und bestellen über Internet. Ich sage noch einmal, in der Zwischenzeit ist Quelle und hat damit vom 7. auf den 3. E-Commerce-Anbieter aufgeholt und hat andere überholt. Da sind die natürlich auch ein bisschen neidisch und ist insbesondere auch im europäischen Ausland ausgezeichnet aufgestellt. Also ich bin dort in den letzten Tagen und Wochen jede Woche mindestens einmal, manchmal zweimal, manchmal dreimal mit den Kollegen und Kolleginnen des Betriebsrates, teilweise auch mit Leuten der Geschäftsleitung. Ich habe mit dem Insolvenzverwalter gesprochen und ich würde mir wünschen, es würden sich andere, die also darüber reden, schreiben und senden, auch so viel Mühe machen und mal wirklich recherchieren und nicht einer vom anderen abschreiben. Warum ist dann Ihr Parteifreund Finanzminister Steinbrück so zögerlich? Der ist nicht zögerlich, sondern der hat etwas vollkommen richtig gesagt. Er hat gesagt, wenn die ausreichenden Sicherheiten vorliegen, ich gehe davon aus, dass man sich heute dann einigen wird, dass diese ausreichenden Sicherheiten vorliegen, dann werden wir den Kredit geben. Und natürlich muss auf Bundesebene geprüft werden. Auch die bayerische Ebene kann nicht ohne diese Prüfung, die an die Bundesebene abgegeben ist, kann nicht handeln. Wenn sie könnte, könnte sie ja die 25 Millionen, die sie zur Verfügung stellen wollen, gemeinsam gemeinsam mit Sachsen jetzt bereits als einen Zwischenkredit geben und das Ganze könnte schon anlaufen. Wenn Sie sagen, ich gehe davon aus, dann heißt das, Sie erwarten das auch von der Bundesregierung. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie nach sorgfältiger Prüfung so entscheidet, dass sie nämlich hilft. Und das hat der Bundesfinanzminister gesagt, das hat der Bundeswirtschaftsminister gesagt. Und ich gehe davon aus, dass es heute dann endlich soweit ist. Und das sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Renate Schmidt. Frau Schmidt, danke für das Gespräch. Bitte, wiederhören. Wiederhören.